Der Maler war zu dem vermeintlichen Schreiber an das Kohlenbecken getreten und wärmte sich die Hände. »Wenn ich eines Menschen Bildnis male«, sagte er mehr zu sich als zu ihm, »so ist's mir nicht genug, dass ich sein Gesicht betrachte, das wandelbar ist und heute so aussieht und morgen anders. Ich stelle ihm Fragen, und ich lasse nicht nach, ehe ich ihm nicht ins Herz geblickt habe, denn nur so bringe ich etwas Gutes zuwege.« »Dieses Verfahren«, meinte der Kaiser, »macht euch Ehre und wird vielleicht dereinst euren Ruhm begründen.« Der Maler Brabantio machte eine verächtliche und abwehrende Geste, so als wären Ruhm und Ehre für ihn nur eine Handvoll Wind. »Es geht mir um die 8 Gulden«, erklärte er. »Ich soll das Bild seiner Eheliebsten malen, die ihm gestorben ist. Ich kann nicht wie Ulysses zu den Toten hinabsteigen, aber vielleicht kann ich, wie das Weib von Endor, ihren Schatten beschwören.« Und er wandte sich, als hätte er nunmehr seinen Entschluss gefasst, an den Mordechai Meißel. »Ihr sagt es, sie sei so schön gewesen. Von welcher Art war ihre Schönheit?« »Schön war sie wie der silberne Mond, schön und fromm wie Abigail«, sagte der Mordechai Meißel, und seine Augen blickten in die vergangene Zeit. »Die Krone meines Hauptes hat Gott mir genommen. Er hat wohl viele und große Sünden an mir gefunden, und so habe ich sie verlieren müssen. Ich kann nicht mehr lachen mit den Glücklichen. Leid und Jammer sind über mich gekommen wie bewaffnete Häscher.« »Daraus die Veränderung und Unstetigkeit des Glücks wohl zu erkennen ist«, bemerkte der Schneider. »Von welcher Art ihre Schönheit war, sollt ihr mir sagen«, erinnerte ihn der Maler. »Wie ein Ganzopfer war sie, so schön und ohne Fehle«, sprach der Mordechai Meißel weiter. »Wie eine Blume des Feldes war sie, sehr lieblich in den Augen derer, die sie sahen. Ja, und sie konnte auch schreiben, lesen und Rechnungen machen. Aus Seide verfertigte sie kleine Handarbeiten. Und wenn ich mit ihr bei Tische saß, wartete sie mir artig auf. So klug war sie, hätte vor dem Kaiser reden können. Sie hatte eine Katze, die liebte sie sehr, gab ihr alle Tage Milch. Manchmal war sie traurig. Sie sagte, die Stunden gingen so langsam dahin, und sie wollte, es wäre schon Nacht. »Ficht es mit deinem Schöpfer aus«, sagte der Schneider unwirsch. »Wer kann wieder das Unglück?« »Wir aßen zu Abend«, fuhr der Mordechai Meißel fort, »und dann gingen wir zu Bett. Sie schlief. Sie atmete ruhig. In der Nacht hörte ich sie laut stöhnen und um Hilfe rufen. Ja, sie rief um Hilfe. Ich beugte mich über sie.« Er stockte. Nach einer Weile erst sprach er weiter. »Die Nachbarn kamen. Ich weiß nicht, was dann geschah. Als ich zur Besinnung kam, sah ich auf der Morgenseite der Stube das kleine Öllicht brennen, das Seelenlichtlein. Und da wusste ich, dass sie gestorben war.« Leise sprach der Kaiser die Worte des Predigers. »Ein Hauch sind die Menschenkinder, auf der Waage schnellen sie empor, sind leichter als ein Hauch allesamt. Sind leichter als ein Hauch allesamt«, wiederholte der Meißel, und er warf einen Blick auf den Kaiser, als wäre er erstaunt, dass die heiligen Worte aus dem Mund eines Unwissenden kamen, der niemals die Cheder, das Lernzimmer der Judenkinder, besucht hatte. »Der Höchste«, fuhr er dann fort, »hat es beschlossen. Was geschehen ist, ist nach seinem Willen geschehen. Sie ist tot, und ich habe keine Freude mehr auf Erden. Der Tag vergeht in Mühe und Plage. Bisweilen bringen die Nächte Vergessen, doch an jedem neuen Morgen kommt das alte Leid.« Und wie das der Mordechai Meißel sagte, da widerfuhr dem Kaiser etwas Seltsames. Es war ihm, als hätte er selbst diese Worte gesprochen und nicht der Jude. An jedem neuen Morgen kommt das alte Leid. Sein eigenes Schicksal war in diesen Worten umschlossen. Ihm erging es so seit jener Nacht, in der ihm seine Traumgeliebte entrissen worden war. Er saß verloren in Gedanken. Was der Maler und der Jude miteinander sprachen, hörte er nicht mehr. Er vergaß, wo er sich befand. Von jenen Worten beschworen, stieg das Bild der Traumgeliebten vor seinen Augen auf. Er sah sie so klar, so deutlich wie nie zuvor. In völliger Entrücktheit holte er, um sie festzuhalten, den Silberstift aus einer der Taschen seines Rocks hervor und griff nach einem Blatt Papier. Als er das Bild beendet hatte, wich der Bann von ihm. Mit krausen, kleinen, kaum sichtbaren Buchstaben schrieb er sein »Rudolphus Fecit« darunter. Er sah es nochmals an, aber je länger er es betrachtete, desto weniger befriedigte es ihn. Er seufzte und schüttelte den Kopf. Nein, sie war es nicht. Eine andere war es, ihr in manchem ähnlich, aber nicht sie. Ein Judenmädchen mit großen, erschrockenen Augen, auf die vielleicht damals, als er durch die Gassen der Judenstadt ritt, sein Blick gefallen war, aber nicht sie, nicht seine Traumgeliebte. Vielleicht, sagte er sich, habe ich zu sehr in ihr Antlitz gesehen und zu wenig in ihr Herz. So konnte ich's nicht zu Wege bringen. Achtlos ließ er das Bild zu Boden fallen. Er stand auf, ihn fröstelte, und es war ihm, als hätte er sie jetzt erst für immer verloren. Noch immer sprach der Jude auf den Maler ein, der den Kopf schüttelte und die Achseln zuckte. Der Kaiser warf noch einen Blick auf das Bild mit der Schneepfütze und dem Schneedornbusch. Dann neigte er den Kopf und zog die Schulter hoch, und mit diesem Gruß ging er zur Türe, und niemand achtete darauf. Wie er die Tür öffnete und im Fortgehen hinter sich zuzog, fuhr ein Windstoß durch die Werkstatt, der wirbelte das Blatt Papier, das am Boden lag, durch die Luft und ließ es zu des Malers Füßen niederfallen. Der Mordechai Meißel hob es auf, hielt es einen Augenblick lang in der Hand, dann sah er das Bild und stieß einen Schrei aus. »Das ist sie ja«, rief er. »Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ihr es schon gemacht habt? Ihr lasst mich reden, sagt kein Wort. Ja, das ist sie, mein Täubchen, meine Seele.« Der Maler nahm das Bild aus den Händen des Meißel. Er betrachtete es, drehte es hin und her, verzog den Mund ein wenig und gab es ihm wieder. »Meint ihr wirklich, dass sie es sei?« fragte er ungläubig und verwundert. »Ja, ich danke euch, Herr. Sie ist es. So, wie ich sie euch beschrieben habe«, sagte der Meißel, und er verbarg das Bild unter seinem Pelzrock, als hätte er Furcht, der Maler könnte es ihm wiederum nehmen. Dann zählte er ihm die 8 Goldgulden auf den Tisch. Als der Mordechai Meißel gegangen war, griff der Maler nach den Gulden. Er ließ sie in seinen Händen klirren und klingen und erfreute sich der ungewohnten Musik. Er warf 2 von ihnen in die Höhe und fing sie auf, dann 3, dann 4, dann 5 und schließlich ließ er mit der Geschicklichkeit eines Jahrmarktgauklers alle 8 durch die Luft wirbeln, und der Flickschneider sah ihm mit offenem Munde zu. Dann, als er des Spieles müde war, ließ er die Gulden einen nach dem anderen in seinen Taschen verschwinden. »Ja, Geld ist eine gute Ware«, sagte er vergnügt. »Im Sommer verdirbt es nicht, im Winter gefriert es nicht, und manchmal ist es recht wohlfeil zu erlangen. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich dieses Bild, das der Jude mit sich nahm, gezeichnet hätte. Ich kann es nicht verstehen. Es sah auch nicht so aus, als hätte ich es gemacht.« »Mir ergeht es oft ähnlich«, bemerkte der Schneider. »Ich begegne einer Hose, die ich geflickt habe, auf der Straße. Ich sehe ihr nach, weil das so meine Gewohnheit ist, aber ich erkenne sie nicht wieder. Man kann, weißt du, nicht alles im Kopf behalten. Ja, mein Lieber, beendete mein Hauslehrer, der Stud-Med Jakob Meißel, seine Erzählung. Um diese 8 Gulden, die mein Ur-Ur-Urgroßonkel, der Mordechai Meißel, für das von dem kaiserlichen Dilettanten gezeichnete Bild gezahlt hat, hat es mir immer leid getan. Nicht meinetwegen, das kannst du mir glauben, denn von Meißels Gut, von dem ganzen märchenhaften Reichtum, ist nicht ein Kreuzer auf mich gekommen. Du weißt ja, was aus Meißels Gut geworden ist. Aber diese 8 Gulden sind schuld daran, dass das kleine Bild, das dem Kaiser so wohl gefiel, nicht in seine Kunstkammer gelangte und dass der Name Brabantio nicht in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Denn mit den 8 Gulden in der Tasche litt es den Wojciech Brabenetz oder Brabantio nicht länger in der Schneiderwerkstatt seines Bruders. Die Ferne lockte ihn, er ging wieder auf Wanderschaft. Und alles, was er besaß, nahm er mit sich. Als der Kammerdiener des Kaisers, der Tscherwenka, am nächsten Morgen kam, fand er weder das Bild noch den Maler in der Werkstatt. Der Maler Brabantio war auf dem Wege nach Venedig, wo irgendeine Pestilenz ihn erwartete, an der er starb. Und nur ein einziges Bild ist erhalten geblieben, das das Signum Brabantio Fecit trägt. Es hängt in einer kleinen Privatgalerie in Mailand und stellt einen Mann dar, der in einer Hafenkneipe sitzt, vielleicht ihn selbst, und 2 alte, hässliche Weiber drängen sich an ihn heran, um ihn zu umarmen. Und die eine ist, denke ich mir, die Pestilenz, und die andere, grau wie ein Leichentuch, ist die Vergessenheit. Der vergessene Alchemist. In das Herz des Mordechai Meißel, das so lange Zeit nur von Leid und Trauer erfüllt gewesen war, hatte sich, wie die Jahre gingen und kamen, ein neuer Gast eingeschlichen, die Ehrsucht. Geld und Gut und dass sich sein Reichtum von Tag zu Tag mehrte, das galt ihm nichts. Dass er der Erste in der Judenstadt war, das war ihm nicht genug. Er trachtete nach Freiheiten, Rechten und Privilegien, die ihn über seinen Stand erheben sollten. Auch wollte er durch einen Majestätsbrief auf allen seinen Wegen gesichert und befördert sein. Und so hatte er sich mit des Kaisers Leibkammerdiener, dem Philipp Lang, zusammengetan, einem Mann, der beim Kaiser alles galt, von dem geringen Volk aber, von Christen wie von Juden, gehasst und gefürchtet wurde. Denn ihm gab man die Schuld an jedem Übel, das im Königreich zutage trat. Er sei in bösen Stücken geübt und in jedem Betrug erfahren, sagten die Leute, und nie zuvor habe an eines Königshof ein Bube gelebt, der über den ehrlichen Mann so viel Unheil gebracht habe wie der Philipp Lang. Und nun sah man ihn bisweilen durch die Judengassen gehen und auf dem Dreibrunnenplatz in dem Haus des Mordechai Meißel verschwinden. In jenen Tagen war der römische Kaiser auf seiner Burg zu Prag in äußerster Bedrängnis, denn mehr denn je gebrach es ihm an Geld. Für den kaiserlichen Haushalt konnte das Allernotwendigste nicht beschafft werden. Und die Hofkammer, der die Prüfung der eingelaufenen Rechnungen und die Ordnung und Bezahlung der kaiserlichen Schulden oblag, wusste weder aus noch ein. So waren seiner Majestät vertraute Räte, der Strahlendorf, der Trautson, der Hegelmüller und etliche andere zusammengetreten, um auf Mittel und Wege zu sinnen, wie dieser Geldnot abgeholfen werden könnte. Es wurden auch etliche Ratschläge auf die Bahn gebracht und, nachdem ihr für und wider erwogen worden war, wieder fallen gelassen. Es fehlte auch nicht an schönen Reden und Worten, die aber zu nichts anderem taugten, als heiße Suppen mit ihnen zu blasen. Zum Schluss waren seiner Majestät vertraute Räte untereinander einig geworden, dass nichts geschehen sollte, und sie hatten eine Resolution gefasst, in der sie erklärten, es gäbe in dieser Sache weder Trost noch Mittel, solange seine Majestät der Kaiser darauf beharre, nach seinem eigenen Wohlgefallen und nicht nach dem Rat seiner Diener zu leben, zu handeln und sein Geld auszugeben. Wie nun dem Kaiser diese Resolution und Antwort seiner Räte hinterbracht wurde, da begann er zu rasen, zu wüten und zu toben. Mit einem Rapier in der Hand stürzte er durch die Gänge, Kammern und Säle der Prager Burg und schrie, der Hegelmüller solle ihm nicht vor die Augen kommen, er habe sein Leben verwirkt und der Trauzon auch. Sie stünden beide im Solde seines Bruders, des Matthias, und wollten ihn betrügen. Er aber ließe sich nicht betrügen, trotz allen Schelmen, Brüdern, Giftmischern und Erzherzogen. Und während er so schrie und tobte, war er in den großen Speisesaal geraten. Dort stieß er das Tafelgeschirr vom Tisch und schlug das geschliffene Glas in Scherben. Nun wich die Raserei von ihm und eine tiefe Niedergeschlagenheit nahm ihren Platz ein. Er klagte, es gäbe in keinem Land der Christenheit einen Herrscher, der ein so elendes Leben führe wie er. Er sei von Feinden umgeben, habe nur Kummer, Sorgen und Beschwerlichkeiten. Keine zeitliche Freude sei ihm vergönnt. Er verzeihe dem Trauzorn und dem Hegelmüller und sogar seinem Bruder, dem Matthias, der ihm unbrüderlich und unchristlich nach dem Leben trachte. Mit bewegter Stimme bat er Gott um Verzeihung und dann wandte er das Rapier gegen sich, wollte sich den Hals durchstoßen. Der Philipp Lang, der treppauf, treppab und durch die weitläufigen Gänge, durch die Kammern, Stuben, Galerien und Säle dem Kaiser nachgeeilt war, kam gerade zurecht, ihm die Waffe aus der Hand zu winden. Wie dann der Kaiser in seinem Schlafgemach in einen ruhigeren Gemütszustand, der aber mehr einer Erschlaffung glich, gekommen war, begann der Philipp Lang auf ihn einzusprechen. Der Augenblick erschien ihm günstig, seinen Plan in die Wege zu leiten. Er wollte den Kaiser zum geheimen Teilhaber an des Meißels vielfältigen und weit ausgedehnten Kommerzien machen, aber auch zum Nutznießer und alleinigen Erben dieses Reichtums. Dem Meißel, das wusste der Philipp Lang, war kein langes Leben zugemessen. Er hatte oft fieberische Zustände, hustete und spie Blut in sein Fasselettlein. Er sollte durch Rechte und Privilegien und durch einen Majestätsbrief, der ihn und sein Vermögen dem kaiserlichen Schutz unterstellte, belohnt und zufriedengestellt, in Wahrheit aber um alles betrogen werden. Meißels Gut sollt in des Kaisers Taschen fließen. Und er, der Philipp Lang, wollte dabei auch nicht zu kurz kommen. Von Seiten seines kaiserlichen Herrn erwartete er in dieser Sache nur geringe Schwierigkeiten, denn der war des Gelds bedürftig. Und wie es gewonnen wurde, das galt ihm gleich. Dennoch musste er auch bei ihm mit Vorsicht zu Werke gehen. »Eure Majestät sollten doch nicht verzagen«, redete er dem Kaiser zu. Die Dinge stehen so schlimm nicht. Es könnte wohl noch Rat geschaffen werden. Schulden freilich sind eine missliche Sache, und man darf sie um alles in der Welt nicht vermehren, noch vergrößern. Es ist mit ihnen wie mit dem Biss einer Schlange. Anfangs meint man, es wäre nichts, aber man geht daran zugrunde. Der Kaiser verharrte in Schweigen. Seine Schulden, so groß sie auch waren, beschwerten ihn nur wenig. Mit denen hatte sich die Hofkammer zu befassen. Was ihn so zornig und verzweifelt machte, war, dass ihm seine Räte das Geld nicht bewilligen wollten, dessen er bedurfte, um etliche Gemälde von hohem Wert zu bezahlen, die ihm durch seine Kommissäre in Rom und in Madrid, den Grafen Harrach und den Grafen Kevenhüller, zum Ankauf angeboten worden waren. Es befanden sich unter diesen Gemälden bedeutende Werke des Roos und des Parmigianino, zweier Meister, die in seiner Kunstkammer noch nicht vertreten waren. Und der Gedanke, dass sie in andere Hände gelangen könnten, bereitete ihm schlaflose Nächte. »Eure Majestät haben ihre Hoffnung auf die Alchemie gesetzt«, fuhr indessen der Philipp Lang fort. Ich habe die Goldmacher, die Adepten und die Eingeweihten, einen nach dem anderen, mit großem Gepränge an den Hof kommen und mit Unehre wieder verschwinden gesehen. Den Ezekiel Reisacher, von dem man nicht wusste, ob er ein Mann war oder ein Weib. Den Geronimo Scotto, dem ich als einziger ein gutes Angedenken bewahre, weil er mir ein Mittel gegen Ohrensausen und tränende Augen verschrieben hat. Den Thaddäus Krähenfleisch, der ein Pastetenbäcker war, bevor er Alchemist wurde. Den Eduard Kelly. Bei der Erwähnung dieses Namens verzog der Kaiser den Mund und legte die Hand an seinen Hinterkopf. Ja, er hatte Haare, die waren so brennend rot wie die Kohlenglut in seinem Schmelzofen, bestätigte der Philipp Lang. Und er zog sich Eurer Majestät Ungnade zu, weil er die Nächte mit den Offizieren der Leibwache durchzechte. Nach ihm kam der Graf Bragadino, der kein Graf war, sondern eines Schiffers Knecht aus Famagusta. Und dann der Fitus Renatus, der vorgab, aus Mangel an Übung, weil er nämlich zeitlebens nur mit Gelehrten Umgang gepflogen habe, seine böhmische Muttersprache vergessen zu haben und nur des Lateinischen mächtig zu sein. Es waren ihrer sechs hier in der Burg, und zwei von ihnen sind des Betruges überwiesen und gehängt worden.« Der Kaiser machte eine unwillige Bewegung. Es sah aus, als wollte er eine Erinnerung verscheuchen. Aber der Philipp Lang deutete sie richtig. Seine Majestät fühlte sich müde und wollte zu Bett gehen. »Und jetzt sind es 2 Jahre her«, sprach der Philipp Lang nach einem Weilchen weiter, während er dem Kaiser beim Auskleiden behilflich war, »dass Eure Majestät den Jakobus van Dell in Dienst und Brot genommen haben.« Er hat sich den Narren zum Freund auserkoren, den Ofenheizer Brausar, und mehr weiß ich nicht von ihm. Aber ich meine, auch er wird die Taube des Trismegistus nicht erjagen, worunter er, wie mir der Brausar sagt, das Pulver oder Elixier versteht, mit dessen Hilfe er dicke Bleiplatten in das allerfeinste Gold verwandeln will.